بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Wenn die Leute reinkommen, alle werden hinschauen. Aber so, alle gucken jetzt in unsere Richtung, inshallah. Und ich bin Richtung Kaaba, alhamdulillah. Ja. Alas? Obwohl das kein Schatz ist, dass jemand nicht kommt und sagt, ja, Tawajjuh al-Qibla ist Schatz für jede Ibadah. Das stimmt nicht. Ja? Dass man Richtung Kaaba guckt, ja, oder sich dreht, ist nicht Schatz für jede Ibadah. Stimmt das oder nicht? Ja? Okay, das Gebet. Ja? Was ist mit dem Gebet? Alas, bei Gebet musst du dich Richtung Kaaba drehen. Was ist mit Zakat? Was ist mit Schlachten? Es ist Sunna. Was mit Koran lesen? Koran lesen ist nicht Schatten. Jemand hat beerdigen gesagt, dass du den Toten beim Reinlegen Richtung Qibla drehst. Ja, es ist Sunna. Es ist wirklich viel besser für mich, wenn ich so, wenn die Leute reinkommen. Alhamdulillah, wenn ich so sehe, wer reinkommt und wer nicht. Alhamdulillah. Und die Leute drehen sich nicht um. Ja, wirklich. Will ich jetzt, was ihr würdet die ganze Zeit Mujibur Rahman anschauen und Kumussalam. Schau. Was habe ich gesagt? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Wir werden inshallah ta'ala wieder ein paar Vorträge in Aqida machen und dann werden wir wieder inshallah ta'ala über die Sekten sprechen, ja, diesmal oder das also das nächste Mal inshallah ta'ala in einer, zwei Wochen sowas, inshallah ta'ala, oder mehr oder weniger, werden wir über die Rafida sprechen. Ja, und was die Rafida mit den Juden zu tun gemeinsam haben, inshallah ta'ala. Aber jetzt nehmen wir wieder ein paar Vorträge in Aqida, inshallah ta'ala, unsere Fatawa von Ulema, Ahl Sunnah wal Jama'a. Und inshallah ta'ala, ja, wir beginnen, wie wir das bis jetzt immer gemacht haben. Die Brüder können hier nach vorne noch ein bisschen kommen, es gibt noch genug Platz, inshallah ta'ala. Und sollten die hinteren Reihen den Brüdern überlassen, die beten wohl eventuell zwei Rekka, inshallah, ta'ala, tahiyyat al-Masjid. Alas, barakallahu fikum. Unsere Vorträge, die wir in Aqida machen, inshallah, ta'ala, wir sind jetzt ehrlich gesagt so weit gekommen, inshallah, ta'ala, dass wir diese Sachen verstehen werden, ja? Weil das ist eine Halka. Wie nennt man Halka in der deutschen Sprache? Folge. Nein, Halka in Folge oder Halka in dieser Kette. In dieser Kette. Ja? Ein Ring in dieser ganzen Kette, ja, von Vorträgen, die wir gemacht haben. Ja? Und das, was wir inshallah ta'ala erwähnen werden, wird inshallah ta'ala für viele von euch selbstverständlich sein. Ja? Für die das komisch klingt, ja? Ehrlich gesagt, das ist ein Beweis, dass er kein Wissen hat, inshallah ta'ala, aber er hat Glück, dass er noch nicht tot ist. Ja? Also er hat Glück, dass er noch lebt und er kann inshallah ta'ala lernen und recherchieren. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm eine Chance, dass er das nachholt, was ihm entgangen ist, vom islamischen Wissen, von Koran und Sunnah und Tawhid. Alas? Deswegen inshallah ta'ala, falls jemand irgendwas hört und sagt, ja, das höre ich zum ersten Mal, sagen wir, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sei froh, dass du es gehört hast. Ja? Aber wenn du das überhaupt nicht verstehst und du kannst es nicht zusammenbringen mit dem, was du bis jetzt gelernt hast im Islam, dann ist das ein Beweis, dass du falsch gelernt hast. und dass du bei falschen Leuten gelernt hast. Versteht ihr mich, barakallahu fikum? Weil im Islam gibt es keine Widersprüche, dass du sagst, das ist ein Widerspruch mit dem, was wir gelernt haben über dies oder das. Nein, du hast einen Fehler sicher gemacht, deswegen ist es für dich ein Widerspruch. Deswegen musst du inshallah ta'ala dein Scherit, also deine Kassette wieder zurückspulen inshallah ta'ala und gucken, wer hat dir für was für eine Schubha reingebracht, dass du diese Angelegenheit nicht verstehst. Wir beginnen gleich inshallah ta'ala mit der Aussage von Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wo er sagt: Aslu din al-Islam wa qa'idatuhu amran. Das Fundament der islamischen Religion oder der Religion Islam und seine Regel Qaida. Wir haben über die Bedeutung von Qaida geredet, was das bedeutet. Die islamischen Gelehrten haben Qawaid aufgestellt, verschiedene Regeln. Du als ein normaler Muslim, du bist ja kein Alim oder Sheikh al-Islam oder Mufti oder Reis al-Ulema, du kennst Tafsir nicht, kennst Hadith nicht, ja, Allahu musta'an. Die Ulema haben dir solche Regeln aufgestellt und du folgst diese Regeln. Zum Beispiel, wir haben oft erwähnt, La amala illa bin niyya. Es gibt keine Tat außer mit Niyya. Oder zum Beispiel die Regel La darara wa la dirar. Es gibt keinen Schaden, also Schaden wird nicht zugefügt und Schaden wird nicht akzeptiert, ertragen. Oder wenn jemand dir Schaden zufügt, mit Schaden tut man nicht. Zurückzahlen mit Schaden. Zum Beispiel, ich mache dir die Windschutzscheibe kaputt. Du kommst und machst mir die Windschutzscheibe kaputt. Nein, so etwas gibt es im Islam nicht. Ich habe dir die Windschutzscheibe kaputt gemacht, absichtlich. Ich werde jetzt dafür stehen müssen. Ich werde sie dir bezahlen. Aber ich zerstöre deine Windschutzscheibe, du zerstörst meine. So etwas gibt es im Islam nicht. Oder ich schlage dir einen Zahn raus, du schlägst mir einen Zahn raus. So etwas gibt es im Islam nicht. Ich tue dir Schaden zufügen, du fügst mir Schaden. So etwas gibt es im Islam nicht. Sondern das macht wer? Der islamische Herrscher beobachtet die ganze Situation, wer wem Schaden zugefügt hat. Und dann entscheidet er inshallah ta'ala nach Koran und Sunnah in diesem Fall. Zum Beispiel, das sind nur einige Regeln. Einer dieser Regeln ist, Aslu din al-Islami wa qaidatuhu amran. Das Fundament des Islams. Fundament ist das, worauf man baut oder aufbaut. Wenn du dieses den Fundament nicht hast, hast du den Rest des Hauses auch nicht. Das gibt früher oder später wird das weg sein. Oder du hast äußerlich etwas, aber das innerlich, das Herz hast du nicht. Zum Beispiel, du baust jetzt ein Haus aus Pappkarton. Aus Karton, Pappe. Wisst ihr, was das ist? Du nimmst einen riesigen Schuhkarton. 20 Meter hoch, 20 Meter breit. Und dann nimmst du schöne Farbe. Und dann suchst du ein paar gute Graffiti-Meister. Und vom Weiten, wenn du guckst, ein Haus. Fenster, alles super. Aber wenn du näher kommst, das ist in Wirklichkeit nichts. Genau so ist Islam vieler Leute. Warum? Weil sie den Asl nicht haben. Sie haben nicht den Fundament. Sie haben nicht, wie sagt man das? Also dieser Fundament, den man hat, den Asl, dann diese starken Säulen. Viele zum Beispiel diese Erdbeben zum Beispiel in der Türkei. Allah subhanahu wa ta'ala Macht ist groß. Aber die Wissenschaftler sagen, hätte man richtig in diese zum Beispiel Häuser investiert, würden diese Erdbeben mit Allah subhanahu wa ta'ala Erlaubnis, würden sie nicht diese Häuser so leicht umhauen. Sondern zum Beispiel, er will ein Hotel bauen, Türkei ist ja ein Reiseparadies, er will ein Hotel bauen oder ein Haus oder was macht er, anstatt dass er 100.000 Euro investiert in das Haus, er gibt nur die Hälfte. Er kann zwei bauen. Sobald ein Erdbeben kommt, das fällt um. Warum? Weil er nicht richtig investiert hat. Genauso ist die Religion vieler Leute. Sie haben einen starken Asl nicht. Sie haben diese starken Säulen nicht. Egal welcher Erdbeben kommt, egal welche Fitten oder Schubuhat kommen, egal ob diese Fitten und Schubuhat und Angriffe von der Seite der Munafikin oder der Ahlul Bid'ah oder der Kuffar ist, die das bleibt an seinem Platz. Ja? Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aslu din al-Islami wa qa'idatuhu. Das Fundament des Islams und seine Regel, Grundregel, damit du weißt, wie werde ich Muslim? Imran, das sind zwei Sachen. Erste Sache, wir haben da über diese Angelegenheit, wir haben sehr oft darüber geredet. Sehr, sehr, sehr oft. Ja? Deswegen, manche schauen mich an, so als ob sie sagen würden, schon wieder, bitte nicht. Manche schauen aber, Alhamdulillah, jetzt kommt's. Ja? Jetzt kommt's. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, werde ich, schauen wir mal, wer gehört dazu, wer nicht? Ja? Wird mich diese Regel dazu bringen, dass ich zu vielen sagen werde, ihr seid Ungläubige? Ja? Diese Regel wird mich dazu führen, dass ich zu vielen Leuten sage, halas, ich streiche sie von der Liste, das sind keine Muslime. Wegen dieser Angelegenheit. Aber Alhamdulillah, Rabbil Alamin, das, was für uns zählt, ist die Wahrheit. Ja? Und unser Ziel ist nicht, dass wir sagen, die Leute sind aus dem Islam raus, die Leute sind im Islam drinnen. Ja? Jeder für sich. Ja? Und jeder wird alleine vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Das, was unser Ziel ist, dass wir selbst lernen. Und das, die zweite Sache, dass wir den anderen beibringen. Das Wissen beibringen, barakallahu fikum, damit sie sich mit Allahs Erlaubnis retten können. Al-awwal, die erste Sache. Al-amru bi ibadati Allahi wahdahu la sharika lah. Wa tahridu ala thalik. Wa al-mualatu fihi wa takfiru man taraka. Das wird inshallah ta'ala mit dem, was wir später erwähnen, inshallah ta'ala gut sitzen mit Allahs Erlaubnis. Die erste Sache ist, Befehl, dass man nur Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbetet. Wahdahu la sharika lah. Der keinen Partner hat. Wa tahridu ala thalik. Und dass man sich bei dieser Sache anstrengt. Tahrid bedeutet was? Ich? Nicht Bemühung, sondern Waharrid al-Mu'minin. Anspornen. Dass du die anderen Muslime anspornst. Das ist nur Allah, dass sie nur Allah anbeten und dass sie was? Und dass sie ihm keinen Schirk machen, Tabareke wa ta'ala, wa tahridu ala dhalik, dass du die Leute ständig aufrufst zu dieser Sache, weil das ist das Wichtigste. Ja? Wir werden zum Beispiel, Allahu alam, in der islamischen Umma ist es so, ja? Es wird Zeiten geben, wo die Muslime Fukara sind. Ja? Es hat nicht viel Sinn, dass wir jetzt über Zakat sprechen und über die verschiedensten Kategorien, wie viele Kamele musst du haben, damit du ein Kamel gibst, wie viele Kamele musst du haben, damit du zwei Kamele, wie viele Kühe musst du haben, wie viel Gold. Wir haben nichts, wir haben keine Kamele und auch kein Gold und auch keine, gar nichts. Wir sind bankrott. Deswegen macht es nicht Sinn, dass wir jetzt über dieses Thema mit Tafsir sprechen. Ja? Oder zum Beispiel eine andere über Hajj. Ja? Zum Beispiel jetzt der Weg zu Mekka ist geschlossen, es gibt keine Möglichkeit. Ja? Nehmen wir an, arabische Halbinsel, alles ist feindliches Gebiet. Du kannst nicht mit, wie sagt man das, also Festland, kannst du nicht hinkommen und auch nicht mit Flugzeug und auch nicht mit Schiff. Ja? Dein Leben steht auf dem Spiel, wenn du das machst. Deswegen sagen wir, meine lieben Brüder, heute, dieses Jahr gibt es keinen Hajj. Ja? Wer irgendwas versuchen möchte auf eigene Gefahr. Ansonsten geht es nicht. Ja? Es gibt auch zum Beispiel, das ist auch ein Schart, dass der Weg Richtung Kaaba, dass der Weg sicher ist. Das ist auch ein Schart, damit ihr Hajj wajib ist, zum Beispiel. Ja? Deswegen werden wir sagen, wir werden über Hajj nicht, was wollen wir über Hajj reden? Ja? Wir können allgemein sagen, über die Belohnung, wer Hajj macht, fi sabilillah, ja? Und Sabur, inshallah ta'ala, hat beim Hajj und dieses bestimmte Geld, inshallah ta'ala, für Hajj ausgibt und so weiter und so weiter. Aber dass wir jetzt jede Einzelheit besprechen, wie der Tawaf abläuft und der Sai und welche Dua man liest, wenn du auf Safa bist, welche Dua machst du, wenn du auf Merwa bist. Dann, wenn du die, nehmen wir an, du bist auf Arafa, welche ist die beste Dua, Yomul Arafa, Muzdalifa, wie... Was beten wir Muzdalifa? Welche Gebete? Zusammen oder getrennt? Maghrib und Isha? In der Früh? Wann fahren wir los? Und alle diese werden wir nicht erwähnen. Warum? Aber was es diese Angelegenheit angeht, Tauhid und Schirk, Iman und Kufr, Islam und Nifak, diese Sache ist immer aktuell. Egal, ob du in einem islamischen Land lebst, oder du lebst irgendwo in Amerika, oder du lebst irgendwo auf dem Mars, diese Angelegenheit ist immer da und der verfluchte Shaitan wird bestimmt nicht von seinem Plan abweichen, dass er was macht. Was ist sein Plan? Was ist der Plan von Iblis, von Shaitan? Dass er was? So viele es nur möglich ist. So viele es nur möglich ist, dass er auf seine Seite zieht, dass er sie mit sich in Jahannam bringt. Das ist sein Plan. Und er weicht nicht ab von diesem Plan. Deswegen müssen wir diese Sache erwähnen. Wer das annimmt, Alhamdulillah, er nimmt es für sich. فَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ Der, der kämpft, er kämpft für sich. Wer das nicht will, Pech gehabt. Aber dass wir, weil es irgendwem nicht passt, irgendeiner Regierung oder irgendeinem Scheich oder irgendeiner Jama'a oder irgendeiner Moschee oder weil es denen nicht passt, dass wir diese wichtigste Angelegenheit verschweigen. Wenn wir über Hajj reden, keiner wird irgendwas sagen. Also sie sagen, ja, Hajj gibt es drei Arten, Ifrat oder Mufrat und Qiran und Tamattu'. Du kannst machen, welche du willst. Das macht man so, das macht man so. Bei Qiran musst du dein Schaf mitnehmen von zu Hause. Keiner wird dir irgendwas sagen. Ja? Aber wenn du über diese Angelegenheit sprichst, die werden sofort zu dir sagen, das ist ein Wahhabi, ein Fundamentalist, Extremist, Terrorist, dies, das und dieser ganze Schwachsinn, Hasbunallahu ni'mal wakeel. Al-Muhim, dass wir inshallah ta'ala wieder zurückkommen, diese ist die wichtigste Sache im Islam, oder besser gesagt, das ist der Islam und ohne den gibt es keinen Islam. Wer das hat, wer das nicht hat, wer das nicht hat, ihm ist umsonst alles, was er macht. Wenn er in seinem Leben 60 Ramadane hintereinander gebetet hat, ist nichts, wenn er das nicht hat. Wenn er 20 Jahre im Dschihad verbracht hat, wenn er das nicht hat, alles ist null bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wer das nicht hat, alle seine Taten sind nichts wert. Aber derjenige, der das verwirklicht hat, auch wenn er Fehler hat, wird Allah subhanahu wa ta'ala Yawmul Qiyam ihm verzeihen. Wer das hat, wird Allah subhanahu wa ta'ala Yawmul Qiyam ihm das verzeihen. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Was ist das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala bei den Menschen? Dass sie nur ihn anbeten und dass sie ihm keinen Schirk machen, dass sie ihm keinen Partner beigesellen. Und was ist das Recht der Menschen gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Dass Allah subhanahu wa ta'ala sie niemals bestrafen wird, wenn sie das Recht Allah subhanahu wa ta'ala ausführen. Was sagt der Sahabi Muaz? Soll ich das den Leuten sagen? Soll ich ihnen, der Professor sagt, sag ihnen das nicht, sonst werden sie sich, wie sagt man das, gehen lassen. Sie werden sich auf diese Angelegenheit verlassen, sagen, Alhamdulillah, wir haben mit Schirk und mit Mushrikin nichts zu tun. Wir haben, Alhamdulillah, gegen die Götzen in Mekka gekämpft, wir haben die Götzen zerstört, wir haben die arabische Halbinsel von Götzen befreit, wir haben gegen die Mushrikin mit Schwert gekämpft, wir haben unsere eigenen Familienangehörigen, unsere Onkel und getötet, fi sabilillah, in Badr und in Uhud und in Khandak und in unsere eigenen, aus unserem Stamm, von Quraysh, Verwandte, Bruder gegen Bruder. Wir haben bewiesen, dass wir mit Mushrikin nichts zu tun haben. Falls etwas passiert, Allah wird uns verzeihen. Wir sind keine Mushrikin, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Unser Tawhid ist, Mashallah, Tabarakallah. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Diese Angelegenheit verstehen die Leute nicht. Jedes Jahr geht der Hajj. Jedes Jahr. Aber über einige Mushrikin, Mashallah, das sind Sterne in seinem Leben. Inna lillahi wa inna ilayhi rajun. Al-Muhim. Aywa wa tahridu ala dhalik. Wal-muwalatu fihi. Und das Schließen der Brüderlichkeit. Brüderlichkeit und Liebe aufgebaut auf was? Auf das, was wir erwähnt haben. Das ist was? Tawhid, das Anbeten von Allah einzig und alleine. Dass man ihn keinen Schirk macht oder einen Partner beigesellt. Die dazu aufrufen, Mualatu fihi, dass man auf diesem Fundament, dass man auf dieser Sache seine Brüderlichkeit und Liebe aufbaut. Wer ist dein Bruder, wenn ich dich frage? Wen liebst du? Zu wem gehörst du? Zu wem bekennst du dich? Der das Erste hat. Er betet nur Allah an und macht ihm keinen Schirk in keiner Sache. Mualatu fihi. Loyalität in dieser Sache, Mualatu, Al-Wala, das sind meine Brüder, das sind meine Freunde, zu denen bekenne ich mich, zu ihnen gehöre ich, sie gehören zu mir. Mualatu fihi, Muala, Al-Wala, Liebe und Freundschaft, aufgebaut auf dieser Sache. Das Anbeten von Allah einzig und alleine und das Aufrufen dazu. Und Takfir von jedem, der es verlässt. Der was verlässt? Das, was wir vorher erwähnt haben. Tawhid, also das Anbeten von Allah. Wer es verlässt, wir machen Takfir auf ihn. Wer die Muala fi sabilillah verlässt, wir machen Takfir auf ihn. Zum Beispiel, wir haben kurz gesagt, ich bete nur Allah einzig und alleine. Aber mit diesen Muslimen will ich nichts zu tun haben, das sind meine Feinde. Irgendwas ist da komisch mit einem Tawhid. Was ist das für ein Tawhid? Du Verleugner von Koran und Sunna. Allah sagt, innama al-mu'minuna ikhwa. Inna lillahi wa inna ilayhi rajun. Diese Sachen finden wir Tag. Wallahi, jeden Tag sehen wir diese Sache bei den Leuten, die sich zum Islam bekennen. Hasbunallahu. Aywa. Wa takfiru man taraka. Das ist die erste Regel. Das Anbeten von Allah einzig und alleine. Das der Tahrid zu dieser Sache, also das, was haben wir gesagt? Ansporn zu dieser Sache. Ja? Das Aufbauen von Freundschaft und Liebe auf dieser Sache und Takfir von jedem, der diese Sache verlässt. Das ist das Erste, das ist die erste Sache. Ja? Wir haben gesagt, das sind zwei Sachen. Zwei Sachen sind Asluddin, das Fundament der Religion. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache, Al-Amr al-Thani. الإنذار عن الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له والتغليظ في ذلك ومعاداة فيه والتكفير من فعله. Die zweite Sache ist Inzar, das Warnen, dass du die Menschen warnst vor dem Schirk. In was? In Ibadah, dass sie nicht Allah subhanahu wa ta'ala Schirk begehen, indem sie jemand anderen anbeten oder irgendeine Art von Ibadah widmen. Erste Sache. وَالتَغْلِيدُ فِي ذَلِكَ. Wisst ihr, was Taglid ist? غِلْظَة. وَالْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَة. Was ist غِلْظَة? Härte. Strenge. Allah sagt, فَالْيَجِدُ فِيكُمْ غِلْظَة. Und sie sollen eure Strenge spüren. Eure Härte sollen sie spüren. Wie beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala die Mu'minin? أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Die sind demütig gegenüber den Mu'minin. Izzatin alal kafirin. Und sehr stolz gegenüber den Kuffar. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala in einer anderen Aya? Ashiddau alal kuffar. Streng mit den Kuffar. Ruhamau beinahum. Aber unter sich sind sie gnädig. Ruhama, Rahma. Zum Beispiel, du hast ein kleines Kind. Du hast ein kleines Kind. Wie nimmst du ihn? Ja? Jetzt machst du ständig irgendwelche Probleme. Du nimmst ihn und umarmst ihn und knuddelst ihn und du würdest ihn ja nicht nehmen, so wie einen Soldaten. So zwei, drei. Stillgestanden? Nein. Genau so sind die Muslime unter sich so. Ja? Zum Beispiel bei einer muslimischen Armee. Ja? Bei einer muslimischen Armee. Wie zum Beispiel bei den Sahaben oder diese Generationen. Ja? Denkt ihr, bei denen war es so, dass der Offizier kommt und dich anschimpft und anschreit und dass er dir ins Gesicht spuckt und dass er dich tretet und du musst in Gatsch herum? So das gab es nicht. Ja? Das ist alles Show, alles gespielt. Dass er auf dich schreit und dass er dich fertig macht und du musst in der Kälte stehen, das ist Haram. Ja? Die wachen dich auf mitten in der Nacht und du musst im Schnee, im Boxershorts herumlaufen und dann Liegestütze machen und dann... Das ist Haram. So etwas gibt es nicht. Warum machst du das? Das sind deine Brüder, Allahu Akbar. So etwas gibt es nicht. Außer du wächst hinaus, sagst, Yallah, betest du Nachtgebet, inshallah ta'ala. Das ist was anderes. Das ist alles nur Show. Die Muslime sind untereinander Ruhama. Es gibt Muslime, er kann sich nicht einmal die Schuhe zubinden. Was heißt da Muslime? Die ganze islamische Umma. Schaut sie, die Islam. Wallahi. Hat mir ein Bruder aus Ägypten, er sagt zu Subhanallah, reise wohin du willst. Er sagt, ich war überall. Tunis, Marokko, Algerien, Libyen. Reise überall, wo du willst. Die Muslime können nichts richtig machen. Warum? Weil sie, mit der Religion sind sie schwach. Die können nichts richtig machen. Wäre Allah subhanahu wa ta'ala Gnade nicht, gäbe es dieses Volk überhaupt nicht. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat, also im wahrsten Sinne des Wortes, die Probleme der Umma auf sich genommen. Aus seiner Gnade uns gegenüber. Und er leitet uns, der Barik wa ta'ala, recht. Würde Allah uns verlassen, wallahi, wir würden nichts richtig machen können. Vergleiche die Ökonomie, also die Wirtschaft und die militärische Stärke und Schulbildung, Ausbildung, dies, das. Vergleiche die islamischen Völker mit den Kuffar. Kann man gar nicht vergleichen. Aber trotzdem ist das die islamische Umma das einzige Problem der Kuffar. Sie haben keine anderen Probleme. AIDS ist kein Problem für die. Die haben es absichtlich gemacht. Wir brauchen Medikamente. Nicht für verwenden, sondern zu verkaufen. Du kannst sie verwenden oder nicht, mir ist es wurscht. Hauptsache du kaufst sie. Wenn du die nicht kaufst, wir werden einen neuen Virus erfinden. Wie zum Beispiel voriges Jahr diese Grippe und sowas. Das war wirklich der größte Betrug des Jahrhunderts. Schweinegrippe. Jeder muss sich Spritzen kaufen. Und dann kommen Prominente im Fernsehen und sagen, ja, ich habe mich geimpft. Und dann sagst du, ja, wenn er das gemacht hat, das ist mein Lieblingssportler, mein Lieblingsschauspieler, mein Lieblingsdies oder das. Er hat das gemacht, ich mach's auch. Das ist dein Prophet, dein Rasul. Du kennst Mohammed s.a.w. nicht. Du kennst diesen Fußballer, diesen Schauspieler, diesen Sänger. Die waren im Fernsehen, haben sich geimpft. Du machst es auch. Alles Betrug, Geld. Das ist kein Problem für sie. Die haben überhaupt keine weltlichen Probleme. Das ist nichts für sie. Wer hat gestern mir gesagt, 70% in USA sind Drogendealer im Gefängnis. 70% der Gefangenen im Gefängnis sind Drogendealer, Narkodealer. Ist das ein Problem? Das ist kein Problem. Warum? Weil hinter diesen großen Geschäften und hinter dem großen Geld steht wer? Irgendein Gangster? Nein. Stehen große Leute mit Krawatte, Mashallah. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Das ist alles, die haben nur ein einziges Problem. Das ist Koran und Sunna. Und das sind die Leute der Scharia. Und die Scharia lieben und die Scharia wollen. Auch wenn du nur 1% der Scharia bist. Allahs, die haben dir den Krieg erklärt. Und was ist mit denen, der sein ganzes Leben für diese Religion gegeben hat? Das sind Dämonen. Das sind Feind Nummer 1. Allahu musta'an. Wer hat hier zum Masjid beten will, in andere Richtung. Nicht, dass jemand reinkommt. Und das wäre nicht gut. Sieht nicht gut aus, Vielleicht sollten wir die Fenster ein bisschen aufmachen wegen Luft. Sauerstoff ist auf 60% gestiegen oder gesunken. Wollen wir weiter, inshallah ta'ala? Aywa, wa taglidhu fi thalik. Und strenge bei dieser Sache, dass du hart bleibst. Die Methode in Dawa kannst du ändern, so viel du willst. Aber dass deine Batterie leer wird, das darf nicht sein. Oder nicht? Deine Methode in Dawa, je nachdem, aber dass du den Geist aufgibst, dass du Halas, das darf nicht sein. Wal-Mu'adatu fihi. Und das Aufbauen von Feindseligkeit und die Lossagung ist aufgebaut auf welcher Sache? Auf dieser Sache. Diese zweite Regel ist, oder die zweite Sache ist genau wie die erste, aber nur das Gegenteil. Wal-Mu'adatu fihi. Dass du den, der jemand anderen anbetet, außer Allah subhanahu wa ta'ala, dass du denjenigen, der Schirk macht, dass du dich von ihm lossagst, dass du ihn als deinen Feind ansiehst und dass du ihn wegen dieser Sache hast. Wenn du jemanden hast, dann was? Ashirk fi ibadatillahi wahdahu la sharika la. Wenn jemand dein Feind ist, wegen Shirk fi ibadatillahi wahdahu la sharika la. Wenn du dich von jemandem lossagst und nicht mehr in seiner Gruppe sein möchtest und er kann auch nicht in deiner Gruppe sein, wegen welcher Angelegenheit? الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له والمؤاداة فيه وتكفير من فعله und تكفير بعدين der es macht. Das ist das Fundament des Islams. Ha? Wo haben wir diese, woraus haben wir diese zwei Sachen oder diese Regel von Asluddin aus La ilaha illallah? Daraus. La ilaha illallah bedeutet genau das, dass man nur Allah einzig und allein anbetet. Erste Sache. Dass man bei dieser Sache andere aufruft und dass man dabei bleibt bis zum Ende des Lebens. Dass du auf dieser Sache, also Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbeten, dass du da auf dieser Sache deine Freundschaft und Liebe aufbaust zu den Menschen. Und dass du zu Kafir erklärst, denjenigen, der diese Sache verlässt. Und auf der anderen Seite, das Schirk, jemand, der Schirk Allah subhanahu wa ta'ala macht, dass du gegen diese Sache ankämpfst, dass du die Leute davon warnst, dass du standhaft bleibst und stark bleibst bei dieser Angelegenheit. Na, dass wenn du jemanden als deinen Feind nimmst und ihn hast, dann nur wegen dieser Sache, und dass du zu Kafir erklärst denjenigen, der das macht. Das ist Asluddin. Wer das hat, ist Muslim. Wer das nicht hat, ist kein Muslim. Jemand kommt und sagt, La ilaha illallah, aber die Mushrikin, das sind keine Kuffar, ich sage nicht, das sind Kuffar. Dann bist du selber einer. Du hast keine La ilaha illallah. Du hast keinen Asluddin. Du hast nicht das Fundament des Islams. Dein Gebet ist nichts. Lerne zuerst die wichtigste Sache. Das ist das Allerwichtigste für dich. Ja? Du konntest 2, 3, 4 Juz auswendig lernen, aber du kannst nicht lernen, dass du dich von den Muschikin lossagen musst, dass du dich von ihrer Religion lossagen musst, dass du dich von Nationalismus lossagen musst, dass du dich von jedem System außer Allahs System lossagen musst. Allahu musta'an. Aber inshallah ta'ala, diese Angelegenheit wird erklärt. Aywa. Die zweite Sache auch von Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Wo sind wir stehen geblieben? Aywa. Er sagt, وَمَعْنَا الْكُفْرُ بِالْتَاغُوتِ أَنْ تَبْرَأَ مِنْ كُلِّ مَا يُؤْبَدُ مَا يُعْتَكَدُ فِيهِ غَيْرَ اللَّهِ مِنْ هَجَرٍ أَوْ إِنْسِ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ وَالضَّلَالَةِ وَتُبْغِدَهُ. Die Bedeutung von Kufr بالتاغوت. Weil wir haben gesagt, La ilaha illallah hat zwei Ruknan, zwei Säulen. La ilaha illallah hat zwei Säulen. Wie heißen diese zwei Säulen, kurz gesagt? Die erste ist Al-Kufr bi-Tagut. Und die zweite ist Al-Imanu billah. La ilaha ist Kufr bi-Tagut. Illallah ist Iman billah. Kufr bi-Tagut und Iman billah. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَكَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Derjenige, der Kufr in den Tagut macht. Und Iman in Allah. Iman, der hält sich an Urwat al-Wuthqa. Das ist eine Bindung, die nicht wischt, die nicht reißt. Deswegen, La ilaha illallah, sagt man, Kufr bi-Tagut und Iman billah. Zwei Fundamente. An-Nafi wal-Ithbat. Derjenige, der Aqidah lernt und liest und sich interessiert, diese Sachen sind nichts Neues für ihn. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aber derjenige, der nicht lernt, er muss schleunigst lernen, sonst werden seine Jahre vergehen. Und am Ende wird er wie ein Schaf stehen und mähen und er wird sich nicht mehr auskennen, zu wem er gehört. Wohin? Letztens, ein Verwandter von mir, ein Trottel, ein Jahil, er sagt zu mir, und wo wirst du dein Haus bauen? Ich sage, Allahu alem, wohin ich mein Haus bauen werde, mir ist es egal, wo ich ein Haus habe. Er sagt, ja, ich verstehe, du gehst dein ganzes Leben dorthin, dahin, reist überall, aber letztendlich musst du zurück zu deinem Volk. Ich schaue ihn an, sage, was für ein Schwachkopf, ein Jahil. Letztendlich musst du zurück in deine Heimat, zu deinem Volk, zu deinem... Ich sage, was hab ich mit denen zu tun, Allahu Akbar. Was habe ich mit denen zu tun? Dass ich letztendlich zurück zu den Muschrikin zurückkehre und dort ein Haus baue und unter ihnen lebe. Wenn ich 60 bin oder 70 und wenn ich keine Kraft mehr habe. Als Jugendlicher, wo man noch Kraft hat, hat man es schwer mit den Muschrikin. Diskutieren und ständig irgendwelche Beweise bringen und mit ihnen Sabur haben oder streng oder je nachdem, das ist Dawa. Und wir haben am Anfang gesagt, die Dawa unterscheidet sich von Ort zu Ort, von Zeit zu Zeit. Wie ist es dann, wenn du ein alter Mann bist und keine Kraft mehr hast? Du hast Kraft, nicht einmal Kraft für dich selber. Hast keine Energie mehr. Willst freiwillige Fasten, hast du keine Energie. Freiwillige Gebete, hast keine Energie. Ja, und dann sollst du noch Energie haben mit den Muschikin. Allahumma stan. Er sagt zu mir, letztendlich musst du zurück in deine Heimat, zu deinem Volk, zu deinen Leuten. Subhanallah. Das ist dieses Denken von Jahiliyyah. Deine Leute. Wer sind deine Leute? Wer sind meine Leute? Wer sind unsere Leute? Frage ich euch. Ha? Jeder denkt, meine Leute sind, ich bin aufgewachsen in einem Dorf, Mashallah, Fluss, Berge, Mashallah, Nachbarn, so super Familie. Und er denkt an Kindheit, wo er aufgewachsen ist, irgendwo in einem Wald oder auf einem Feld oder irgendeinem Berg oder keine Ahnung, auch Asphalt. Ist egal. Ja, so etwas gibt es nicht, meine lieben Brüder. Außer Allahumma, du bist aufgewachsen, dort, wo Koran und Sunna herrschen. Dann sagen wir, das ist deine Heimat. Kehre zurück in deine Heimat. Aber wenn du aufgewachsen bist unter Jahle, unter Kommunisten, unter Kuffar, dann träume nicht, dorthin wieder zurückzukehren, damit du lebst in Frieden und Mashallah. Außer auf einem Pferd mit einer schwarzen Flagge, inshallah ta'ala. Nur dann kannst du zurückkehren, inshallah ta'ala, mit deinen echten Brüdern, mit deinem Volk, mit deinen Leuten, mit deiner Partie. Ja, weil dort wirst du keine Ruhe finden. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la hawla wa la quwwata illa billah. Aywa. Die Bedeutung von Kufr bi Tagut. Allah befehlt uns und sagt, dass wir uns von den Tagut lossagen. Allah befehlt das im Koran und sagt, und derjenige, der Kufr in den Tagut macht und an Allah glaubt, ha? Wa yu'min billah. Yu'min, was bedeutet yu'min? Iman, kommt von Iman. Amene. Yu'minu. Imanen. Was ist Iman? Iman. Yu'minu. Wenn yakfur bitaguti, wa yu'min billah. Und er glaubt an Allah. Wie glaubt man an Allah? Dass es ihn gibt? Dass er alles erschaffen hat? Oder wie? Aywa. Wenn du sagst, du glaubst an Allah, dann wirst du bezeugen und sagen, Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass nur Allah anbetungswürdig ist. Dass man nur Allah anbeten kann. Das ist der einzige Gott, den man anbetet. Ja? Erste Sache. Zweite Sache. Ich bin mit meinem Herzen überzeugt, dass das so ist. Und ich sage das mit voller, ganzer Wahrheit und Liebe und Aufrichtigkeit. Und ich mache das, was Allah mir befehlt. Weil ich zuerst sage ich, Ashhadu an la ilaha illallah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Wenn du das bezeugst, dann wirst du machen, was er dir sagt. Und du wirst ihn gehorchen. Weil wenn du sagst, la ilaha illallah, es gibt keinen Gott außer Allah. Nur Allah ist Gott und ich bezeuge das. Aber du machst nicht, was er dir befehlt. Deine Shahada ist was? Ungültig. Gelogen, du lügst. Ich habe eine Firma. Und du kommst in meine Firma. Und ich bringe dir ein, wie nennt man das, Vertrag, Arbeitsvertrag. Ich drehe, Bismillah, da und das, 1, 2, 3, das sind die Punkte. Du arbeitest Montag bis Donnerstag von 7 bis 4, Freitag arbeitest du von 7 bis 12. Das Geld gibt es jeden Ersten auf Konto, so und so. Es gibt verschiedene Arbeiten, du wirst deine Befehle, meine Befehle befolgen und alles passt. Du unterschreibst. Du unterschreibst. Was hast du mit mir jetzt gemacht? Ein Vertrag hast du mit mir geschlossen. Ein Vertrag hast du geschlossen. Arbeitsvertrag. Ich komme am nächsten Tag zu dir. Ich bin der Chef, du bist der Arbeiter. Das haben wir uns gestern ausgemacht und du hast unterschrieben. Ich bin der Chef, du bist der Arbeiter. Und ich belohne dich für deine Taten. Wenn du die Arbeit gut gemacht hast, sage ich, das ist gut. Wenn du irgendein Mist gebaut hast, sage ich, du, was ist los? Du kostest mich zu viel. Baumaterial hast du kaputt gemacht. Deine Arbeit ist null. Deswegen zahle ich nicht weniger. Das steht im Vertrag. Auch kleingedruckt solltest du lesen. Al-Muhim. Ich komme zu dir, ich sage, was ist los? Wieso arbeitest du nicht? Du sagst, ich will nicht arbeiten. Wir haben uns gestern etwas ausgemacht. Du musst jetzt machen, Dieser Vertrag ist nicht, du bekommst Geld und sitzt zu Hause, musst nichts machen. Oder kommst hier und du spielst du den Chef. Das geht nicht. Wir haben einen Vertrag, dass du arbeitest jetzt. Und dafür wirst du bezahlt. Und du kommst und willst nichts arbeiten. Ja? Du kommst und sagst, la ilaha illallah, aber danach willst du machen, was du willst. Das geht nicht. Das ist Beleidigung. Du beleidigst Allah subhanahu wa ta'ala. Zuerst bezeugst du, dass er, Allah ist der einzige Gott, allmächtige Tabaraka wa ta'ala, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und danach machst du, was du willst. Ja? Das geht nicht. La ilaha illallah von solchen Leuten ist ungültig. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Al-Muhim, diese erste Sache, Al-Kufr bi Tagut. Was bedeutet Kufr bi Tagut? Allah subhanahu wa ta'ala befehlt uns, dass wir uns von Tagut lossagen. Dass wir Kufr in Tagut machen. Das ist das Erste, was Allah uns befehlt. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Zum Beispiel über die Kuffar, die wollen das Gesetz von Tagut. Ja? Yuriduna an yatahakimu ila taguti wa kad umiru an yakfuru bi. Sie wollen das Gesetz des Taguts. Sie wollen, dass der Tagut ihnen richtet. Mit ihnen richtet. Ja? Aber ihnen wurde befohlen, dass sie Kufr in diesem Tagut machen. Ja? Allah befehlt dir, das, also, dass du Kufr in Tagut machst. Was bedeutet Kufr in Tagut? Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab sagt, وَمَعْنَا الْكُفْرِ بِالْتَاغُوتِ. Die Bedeutung von Kufr بِالْتَاغُوت ist أَنْ تَبْرَعَ مِنْ كُلِّ مَا يَعْتَقَدُ فِيهِ غَيْرَ اللَّهِ. Dass du dich lossagst von jeder Sache, an die Menschen glauben außer Allah subhanahu wa ta'ala. مِنْ حَجَرٍ أَوْ إِنْسٍ und so weiter und so weiter. Egal, ob es sich um einen Stein handelt, zum Beispiel eine Statue aus Stein, die Leute glauben an sie, du sagst dich von der los. Oder eine Statue aus Holz. Oder ein Ins, ein Mensch. Leute glauben an bestimmte Menschen. Leute glauben an bestimmte Menschen. Ja? Zum Beispiel, du hast einen Herrscher, ja? Oder einen Priester, oder einen Hodja, oder einen König. Er befehlt dir das, was Allah dir verboten hat. Und du gehorchst ihm in dieser Angelegenheit. Was tust du mit ihm? Du glaubst an ihm. Das ist Iman wie dieser Tagut. Ja? Du glaubst an ihn. Iman, Ibadah, du betest ihn an. Er ist dein Gott. Ja? Versteht ihr das? Barakallahu fikum. Von allen diesen Sachen musst du dich lossagen, die Leute anbeten außer Allah und an die Leute glauben außer an Allah subhanahu wa ta'ala. وَتَشْهَدُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ. Und dass du Zeuge bist, dass das Kufr ist und dass sie Kuffar sind. وَالضَّلَال وَتُبْغِدَهُ. Und du musst Zeuge sein, dass das der irre Weg ist und du musst es hassen. Du musst es hassen. وَتُبْغِدَهُ. Du musst es hassen. Ja. Haben die Muslime eine Frage, eine wichtige Frage. Haben die Muslime oder die Sahaba um den Propheten sallallahu alaihi wasallam, haben sie die Muschrikin aus Mekka geliebt oder gehasst? Eine Frage, die ist, bei der gibt es nicht, wer bittet mehr, sondern eine ernste Sache. Jeder soll wirklich sagen, das was er glaubt. Oder er soll sagen, eine interessante Frage, haben die Sahaba die Muschrikin aus Mekka gehasst oder haben sie geliebt? Oder war es ihnen gleichgültig, wurscht, die interessieren uns nicht. Sie haben sie gehasst. Und wer ist Zeuge dafür? Allah ist Zeuge. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Sahaba, die Mushrikin aus Mekka hassen? Ja, ihr alladhina amanu, la yajrimannakum shana'anu qaumin, alla ta'dilu. O ihr Gläubigen, euer Hass zu einem Volk soll euch nicht dazu bringen, dass ihr ungerecht seid. I'adiluhu akrabu littaqwa. Seid gerecht. Das ist näher der Gottesfürchtigkeit, der Taqwa. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala spricht wen hier an? Die Gläubigen. La yajrimannakum shana'anu qawmin alla ta'adilu. In der Ayah vorher. La yajrimannakum shana'anu qawmin alla. La yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum an al-masjid al-harami alla ta'dilu. I'dilu huwa akrabu li-taqwa. Euer Hass zu einem Volk soll euch, zu dem Volk, die euch abgehalten haben von Kaaba, dass ihr nicht in Mekka Umrah machen könnt. Ja? Euer Hass zu ihnen soll euch nicht dazu bringen, dass ihr ungerecht seid. Ja? Das ist ein Beweis, dass die Sahaba die Mushrikin aus Mekka gehasst haben. Das haben sie gehasst. Alas. Weswegen? Wer hat ihnen das beigebracht? Ja? Wir waren jahrelange Freunde. Wir sind in Mekka aufgewachsen. Unsere Stämme kennen sich. Wir sind verwandt. Wir sind miteinander verwandt. Ja? Aber als der Prophet kam, mit dem Tawhid, mit dem Glauben an Allah, mit dem Kampf gegen die Mushrikin, habt ihr uns getötet und gejagt und vertrieben. Und jetzt sind wir in Medina und jetzt werden wir euch alles heimzahlen, inshallah ta'ala, sobald Allah subhanahu wa ta'ala das grüne Licht dazu gibt. Und genau so ist es auch geschehen. Und genau so wird es immer wieder bis Yom Qiyamah laufen. Alhamdulillahi, Rabbil Alamin. Für Emma, haben wir noch Zeit? Aywa. Für Emma men qale. Dann sagt Sheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Und hört euch das gut an. Ihr werdet sofort einige Gesichter vor euch sehen. Für Emma men qale. Ana la a'budu illallah. Derjenige, aber derjenige, der sagt, ich bete niemanden an außer Allah. Wa ana la ata'arrad as-sada wal-qibab al-kubur. Aber ich will nicht gegen die Leute kämpfen, die auf den Gräbern Leute, also die Toten anbeten, ja? Die diese Kuppeln auf den Gräbern gebaut haben. Ja? La ta'arrad alayhim. Ich will mich nicht denen, wie sagt man das, entgegenstellen, dass ich mich gegen die wende. Das will ich nicht. Ja? فَهَذَا كَاذِبٌ فِي قَوْلِهِ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ. So einer lügt in seiner Behauptung, wo er sagt, La ilaha illallah. Er lügt. Wenn du sagst, La ilaha illallah, dann wirst du gegen den Schirk sprechen. Wenn du sagst, La ilaha illallah, dann wirst du sagen müssen, die Juden kommen in Jahannam. Wenn du sagst, La ilaha illallah, du wirst sagen müssen, die Christen kommen in Jahannam. Du wirst sagen, die Präsidenten, die nicht mit Scharia regieren, die kommen in Jahannam. Du wirst sagen müssen, mein Präsident kommt in Jahannam, wenn er nicht Tauber macht. Mein Präsident, der mit den Amerikanern zusammenarbeitet, der mit den Russen zusammenarbeitet, der mit irgendwelchen anderen Mushrikin zusammenarbeitet, ja, er kommt in Jahannam und ich hasse ihn und er ist mein Feind. Wenn du La ilaha illallah sagst, dann wirst du sagen, diese Religion ist Schirk, diese Religion ist Batil und ich sage mich von ihr los. Weil wenn du das nicht machst, ja, wenn du das nicht glaubst, manchmal kannst du es nicht sagen, es ist gefährlich, dass du sagst, aber dass du es im Herzen glaubst, keiner kann dir das verbieten. Ja? Kann dir das jemand verbieten? Nein, keiner kann dir das verbieten. Ja? Dass du sagst, diese Leute, die Gräber anbeten, oder diese Präsidenten, die nicht mit Scharia regieren, die gegen Scharia kämpfen, ja? Das sind Kuffar. Manchmal kannst du es nicht sagen, aber mit deinem Herzen, ja, kannst du sagen, Inshallah. Ja? Inshallah kommt der Tag, wo Allahs Gesetz inshallah ta'ala ausgeführt wird. Kann hier das jemand verbieten? Dein Herz, keiner kann reingucken. Ja? Allahu musta'an. Nur Allah sieht, was in deinem Herzen ist. Deswegen bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Herzen festigt. Ja? Der Körper ist Fleisch und Blut. Ja? Kann man es schneiden, verletzen, brechen, nichts. Ja? Knochen nichts. Aber Herz, das, wenn das stark ist, Allahs, und das ist das, was von dir verlangt wird, dass dein Herz gut bleibt, inshallah ta'ala. Alles andere, inshallah ta'ala, wird von selbst kommen, mit Allahs tabaraka ta'ala. Erlaubnis, aywa. Walam yu'min billah, und so einer glaubt nicht an Allah, der sich dem Schirk nicht widersetzt oder den Schirk für Batil erklärt. Walam yakfur bitagut, und so einer macht kein Kufr bitagut. Ja? Wenn er nichts gegen Schirk hat. Ich habe nichts gegen Schirk. Ja? Er ist ein Demokrate. Ich habe nichts gegen Kufr. Jeder kann. Jeder kann. Ja? Und ich akzeptiere die Tatsache, dass du ein Kafir bist. Ja? Ich akzeptiere die Tatsache, dass du ein Kafir bist. Aber das ist ein Wahnsinn, was du da machst. Ja? Jemand raucht und du sagst, nein, nein, nicht rauchen. Das schadet deiner Gesundheit. Jemand nimmt Drogen, du sagst ihm, nein, mach das nicht. Ha? Jemand trinkt, du sagst, nein, trink nicht, das ist schlecht. Jemand macht Schirk, du sagst, mir ist das egal. Unglaublich. Schon lustig, ja? Alhamdulillah. Taib. Noch eine Sache werden wir erwähnen. Und dann, inshallah, machen wir am Mittwoch um 7 weiter mit Allahs Tabarakatala Erlaubnis. Abdurrahman bin Hassan. Sheikh Abdurrahman bin Hassan von Ulama al-Najd rahimahullah ta'ala sagt: "Law arafa al-abdu ma'na la ilaha illallah, la arafa an man shakka aw taraddada fi kufri man ashraka ma'allahi ghayra annahu lam yakfur bitagut." Derjenige, ha? Wenn ein Mensch, ein Abd, wenn er die Bedeutung von la ilaha illallah genau weiß, er weiß, was la ilaha illallah bedeutet, ha? Er wird, wenn er, derjenige, der weiß, was La ilaha illallah bedeutet, er weiß sofort automatisch auch, dass derjenige, der zweifelt oder autereddet oder zweifelt am Kufr deren, die Schirk begehen, ja, derjenige weiß ganz genau, dass so einer nicht Kufr bi Tagut gemacht hat. Er hat sich nicht vom Tagut losgesagt. Wenn du La ilaha illallah ganz genau weißt, was das bedeutet, dann wirst du auch gleich wissen, dass wenn du zweifeln solltest, dass jemand, der Jesus anbetet, oder Ali anbetet, oder Hussein, oder Fatima, oder Zainab anbetet, oder den verfluchten Teufel anbetet, oder Abdul Qadir al-Jailani anbetet, oder irgendeinen anderen Tagut, Astaghfirullah, Abdul Qadir al-Jailani war kein Tagut, er war ein guter Mu'min, aber die Mushrikin, die ihn anbeten, sind Mushrikin. Ja? Wie zum Beispiel Jesus. Jesus ist kein Tagut. Ha? Aber die, die ihn anbeten, sind Mushrikin. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Aber andere Tawagit, wie zum Beispiel, wie sich die Leute dazu aufrufen, dass sie anbeten, ha? Die sind Tawagit. Ha? Derjenige, der La ilaha illallah ganz genau weiß, was das bedeutet, er wird automatisch diese Leute sagen, das sind Kuffar, das sind Dullal, das sind Mushrikin. Ich sage mich von denen los. Weil wenn ich nur an dieser Sache zweifeln würde, na, würde ich wissen, dass das Unglaube ist. Und ich hätte mich nicht losgesagt von Tagut. Na? Versteht ihr das, Barakallahu fikum? Haben wir noch Zeit? Die Leute sind ziemlich knapp da drüben. Also, inshallah ta'ala, wir werden euch euer Recht geben, inshallah ta'ala. Und das sind noch 6 Minuten. Aber wir machen es 5. Ich glaube, da funktioniert irgendwas nicht, oder? Achso, ist. Sauce? Ja. Okay, da hast du. Zum Beispiel, jemand betet jetzt Jesus an. Die Christen beten Jesus an. Das ist ja allgemein bekannt, oder nicht? Ja? Wenn jemand sagen würde, die Anbeter von Jesus, ich zweifle, vielleicht sind sie nicht Mushrikin. Vielleicht. Ich kann nicht sagen. Aber ich kann nicht sagen, ob sie Kuffar sind oder nicht. Ich kann sie. Ja? Nur Allah. Was ist Hukum von dieser Person? Nicht antworten. Wenn du nicht überzeugt bist, dass er Kafir ist, nicht der, der Jesus anbetet, sondern der, der an seinem Kufr zweifelt, wenn du nicht überzeugt bist, überzeugt, dass, wie die Überzeugung, dass du jetzt hier sitzt, ja? Jetzt sitzt hier mit uns und mich anschaust, wie ich dich anbrülle, ja? Wenn du nicht überzeugt bist, dass die Mushrikin sind, dann hast du ein gewaltiges Problem. Dann bist du kein Muslim. Kurz und schmerzlos. Ha? Wenn du nicht überzeugt bist, dass die Anbeter von Jesus Mushrikin sind, dann hast du keinen Islam. Du musst alles von Anfang inshallah ta'ala machen. Möge Allah dich recht leiten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Ich bitte Allah, dass er mir verzeiht und euch und allen Muslimen. Barakallahu fikum. Inshallah ta'ala, am Mittwoch werden wir ja, machen wir weiter, inshallah ta'ala, mit diesem Thema. أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد